von Malerei und ausgesweetet, verblendet gegen jede weibliche Luna Jean-Paul und tunket ein sein schönes Wellenhaupt, den teuren Mohrenschopf in meinen Nacken, als die Bartstoppel mich umarmten, wärmste Bewallung oder Umhalsung von hinter meinem Rücken her das aufgeschlagene Buch mir vors Auge haltend, mit rundherum beiden Armen, umhüllenden Armen, umschlingenden Armen, dass ich verflochten war, ganz verschlungen, nämlich ein Bergfried auch überwaschen in den Atlantik, Fantasie einer Liebe. Della pittura. E trasuitato, accecato contro ogni luna femminile, Jean-Paul, e affonda un suo bel capo ondulato, cara treccia mora nella mia nuca, quando setole di barba mi abbracciarono, caldissimo manto boscoso, un manto avvolgente da dietro le spalle, mostrandomi il libro aperto con attorno entrambe le braccia involgenti, braccia, avvinghiate braccia che io fui un viluppo interamente inghiottita quasi, torre di rocca pur slavata nell'Atlantico, fantasia di un amore. Und nun noch drei kurze Sequenzen aus Reise durch die Nacht. Übersetzt von Sarah Bann. Aber manchmal ist mir das asketische Leben zu viel. Ich bin es müde. Ich bin diese Askese der vergangenen Wochen und Monate müde. Eigentlich habe ich sie seit meiner Jugend angestrebt und auch gelebt, also mit Unterbrechungen durch Jahre, Jahrzehnte, die Lippen beschneiden, den Mund, im weißen Wasser ein blasser Blitz. Wenn ein Blatt vom Baum fällt, zittert die Welt. Ich habe Angst, ich habe auch Angst, ich habe immer schon Angst gehabt. Ich falte mich allzu leicht vor den Menschen zusammen. Ich komme mir unterlegen vor. Eine Angst löst die andere ab, sage ich. Mein Selbstgefühl ist beinahe erloschen. Eine fortschreitende Zersetzung wird offenbar. Tatsächlich bin ich kaum mehr imstande, Freunden, ja vertrautesten Menschen, ohne Scheu und Befangenheit, ohne Gefühle der Unterlegenheit, der Unsicherheit und Furcht zu begegnen. Alles ist schwierig geworden, alles ist undurchschaubar geworden, alles hat an Wirkung eingebüßt. Ich bin kaum mehr Herr meiner selbst, ein dauerndes Danebenstehen, ein dauerndes, teilnahmsloses neben sich selbst stehen, sich selber zusehen, sich selbst verdammen, haben mir das Leben zur Qual gemacht, eine den ganzen Himmel überziehende plötzliche Dunkelheit. Ich bin auch nicht sicher im Glauben. Ma a volte la vita ascetica mi pesa. Sono stanca, stanca di questa ascesi, degli ultimi mesi e settimane. In verità l'ho perseguita fin dalla mia giovinezza e anche vissuta con interruzioni per anni e decenni. Potare le labbra, la bocca, nell'acqua bianca un labile lampo. Quando una foglia cade dall'albero il mondo trema. Ho paura, ho anche paura, ho sempre avuto paura. Con troppa facilità mi faccio piccola piccola di fronte agli altri. Mi sento inferiore, una paura subentra all'altra, dico, la consapevolezza di me stessa è quasi spenta. Si va palesando una disgregazione progressiva. Difatti non sono quasi più in grado di farmi incontro agli amici, alle persone più intime, senza soggezione e impaccio, senza senso di inferiorità. insicurezza e timore, tutto è divenuto difficile, tutto è divenuto impenetrabile, ha perso vigore, non sono quasi più padrona di me stessa. Una marginalità costante, un costante apatico, stare ai margini di se stessi, starsi a guardare, maledirsi, hanno fatto della mia vita un tormento, un'oscurità improvvisa, a coprire tutto il cielo, non sono neanche salda nella fede. Ich falle ins Knie, ich falle aber ins Knie, falle zu Boden, stoße Dankgebete hervor. Sobald mir ein Satz auf der Maschine gelungen ist, was für ein Leben. Manchmal verschlingen mich Todesängste, manchmal hat mich das Grauen gepackt, manchmal fühle ich mein leibliches Ende nahen und hätte ich dieses mein Schreiben nicht, diese meine pausenlose, lebenserhaltende Schreibarbeit, ich hätte längst aufgegeben. Ich hätte aufgegeben oder ich wäre dem Irrsinn verfallen. Ich schreibe meine Bücher, wie ich sie schreiben muss, rufe ich ausgezogen und ausgemantelt, die nackte Wahrheit. Aber es war ein harter Kurs, aber es gibt keine Ausflüchte mehr. Form und Inhalt bedingen einander. Es geschieht ja alles mit einem dabei. Ich meine, man hat keine andere Wahl, aber man will es auch so. Also sind wir schon fortgeschritten im Begreifen ganz bestimmter, wichtiger Dinge, sage ich. Oder ich bin schon ganz leicht am Leben. Es ist lange her. Ich war ein Kind und es schneite viel. Ich erinnere mich, also denke ich über Wert und Unwert, über Schönheit und Hässlichkeit und wie sie verschränkt scheinen nach, über Wahrheit und Täuschung, über Verführung und Wegfindung. Die Materie ist immer irreal, wie die Wellen des Meeres, über den tiefsten Schätzen. Verstehe, wer kann. Dabei fällt es mir schwer, die Orientierung zu halten, rufe ich. Ich verfalle ins Brüten, ich meine, ich weiß oft nicht, was ich von Situationen halten soll, wie ich über Ereignisse und Erscheinungen denken soll. Ich sehe dann alles nicht mehr, ich sehe dann alles nicht ein, ich bleibe unbeteiligt und außerhalb, ich halte mich gerne heraus. Oder als verlorenes Kind, ich sehne mich nach dem Vorsager, also nach einer Person, die mir alles vorsagt und einsagt, was ich zur Aufrechterhaltung dieses meines allgemeinen und äußeren Lebens nötig habe, habe im Augenblick keine einzige Mundtasche zur Verfügung. Kannst du mir folgen? Cado in ginocchio, ma io cado in ginocchio, cado a terra, prorompo in preghiere di ringraziamento, non appena mi è riuscita una frase sulla macchina, che vita, a volte mi divorano le angosce di morte, a volte mi ha agguantato l'orrore, a volte sento approssimarsi la mia fine fisica. E se non avessi questo mio scrivere, questo mio incessante lavoro di scrittura, a mantenermi in vita, mi sarei data per vinta da un bel pezzo, mi sarei data per vinta o sarei divenuta preda della follia. Scrivo i miei libri come è necessario che li scriva, esclamo, svestita e scappottata, la nuda verità, ma non è stata una rotta facile, non ci sono più scappatoie, forma e contenuto si condizionano a vicenda e così via. In una situazione del genere a uno succede di tutto, voglio dire, non si ha altra scelta, ma si vuole anche che sia così, dunque siamo più progrediti nella comprensione di cose importanti e ben determinate, dico, ovvero sono ormai così lieve in vita. Era tanto tempo fa, ero bambina e nevicava forte, mi rammento, dunque rifletto su valore e non valore, su bellezza e bruttezza e su come esse appaiono intrecciate, su verità e illusione, su come trovar la via e come traviare. La materia è sempre irreale, come le onde del mare, al di sopra dei tesori più reconditi. Capisca chi può. E nel far questo mi riesce difficoltoso mantenere l'orientamento, esclamo. Mi metto a rimuginare, voglio dire, spesso non so come considerare una situazione, che cosa pensare di avvenimenti e manifestazioni, poi non vedo più nulla, poi non vedo più la ragione di nulla, rimango indifferente ed estranea, mi tengo volentieri fuori. Oppure, come una fanciulla sperduta, sono presa dal desiderio struggente del suggeritore, dunque di una persona che mi suggerisca e mi sussurri quel che mi necessita per la salvaguardia di questa mia vita generica ed esteriore. Al momento non dispongo proprio di nessuna bocca a borsa, mi segui? Ein Kürzel aus Haaren, also ein Anflug von, ich meine im Anflug auf, ein schreckliches Krähen, ein Kranksein, Johannisblau vor meinen Augen, ein schwaches Gesicht, von unten das Bellen, ein Wiederbellen in mir. Sie schlägt mit der Hand in die Luft, er wiederholt jedes von ihr ausgestoßene Wort mit Emphase. Sie lässt die große Zuschneideschere über die glatte Tischplatte schlittern in seine Richtung, genau auf ihn zu. Schmerz und Verdammnis. In einem Winkel, ich fange zu weinen an, die Kissen rot vom Bluten der Zähne. Damals im Wohnzimmer rund um den Tisch gelaufen, auf Händen und Knien, nachahmend das Bellen, das Hecheln des Hundes. Die zankenden Eltern, ich wollte sie abhalten, vor dem Schlimmsten bewahren, rufe ich, wollte sie retten, ahmte das Bellen und Hecheln, das Hundegebell von unten nach, dass sie aufmerksam würden auf mich, lief auf Händen und Knien, immer rund um den Tisch, solche Flamme ersticken zu machen, blutend das Fell der Brust, perforiert, blutendes Herz, wie jeden Abend das laute Hundegebell von unten, ein Bellen, ein Wiederbellen in mir, ganz freimütig sprechen, es kann nur schmerzlich abgehen, Schmerz eines Untergangs, endloser Mond, eine Landschaftsfarbe plötzlich in Schwarz, Pinturas Negras, Verschattung des Augs. Die Zeit ist so verweht. Hilfe, dass die Sonne so rot untergeht hinter meinen Bergen und Augen und Ohren. Bis wir alle endlich unser Ziel erreicht haben werden, nämlich Meister des Vergessens geworden sind und allesamt Meister der Erinnerungslosigkeit geworden sind, und jenen endgültigsten aller endgültigen Zustände erreicht haben werden, also den endgültigsten Grad unseres endgültigsten Verfalls. Wir sind jetzt aus Frankreich zurück. Einerseits war es zu lange, rufe ich, andererseits zu rasch vorüber. Wie viele Leben, wie viele Frühlinge, rufe ich, werden noch sein? Wie oft werden wir noch die schwarz glänzenden Äste des Kirschbaums sehen im Frühling, darin die zeisige Lerchen, Goldammern und Finken? Wie lange werden die Jahre sich noch verlängern lassen, die Jahresringe und immer weiter, weiter und Jahr um Jahr? Ich sehe jetzt weit. So weit, bin wie der Mond und auserwählt ein Vogel, der sich an den Rand setzt und wartet und weiß nie, ob es mich selbst meint oder nur meinen Schatten. Der liebe Tag. Uno stenogramma di capelli, dunque a volo di, voglio dire, un volo verso, un tremendo gracidare, un sentirsi male, blu violaceo davanti agli occhi, la vista debole, latrati dal basso, un echeggiar di latrati in me, lei agita la mano per aria, lui ripete enfaticamente ogni parola che le esce di bocca, lei fa scivolare le grandi forbici da sarto sulla superficie liscia del tavolo nella sua direzione, proprio verso di lui, dolore e dannazione. In un angolo io comincio a piangere, i cuscini rossi del sangue dei denti, allora in soggiorno di corsa intorno al tavolo, carponi imitando l'abbaiare, l'ansare del cane, i genitori che litigavano, volevo fermarli, preservarli dal peggio, esclamo, volevo salvarli, imitavo l'abbaiare e l'ansare, i latrati dei cani dal basso, perché si accorgessero di me, correvo, carponi, sempre in tondo attorno al tavolo, far soffocare una tale fiamma. Sanguinante il pelo del petto perforato, cuore sanguinante, come ogni sera l'abbaiare rumoroso dei cani dal basso, un latrare, un echeggiar di latrati in me. Parlar liberamente, francamente, non può che finir con dolore, dolore di un inabissamento, luna senza fine, il colore del paesaggio all'improvviso sul nero, pinturas negras, ombrarsi dell'occhio. La nostra signora del viaggio, dico, fuori ha lampeggiato. Cosa è fuori? Il tempo si è dileguato così. Aiuto che il sole si inabissa così rosso dietro i miei monti, occhi e orecchi, fino a che tutti finalmente avremo raggiunto la nostra meta, ossia saremo divenuti maestri del dimenticare. E tutti insieme saremo divenuti maestri dell'oblio, e avremo raggiunto il più definitivo di tutti gli stati definitivi, dunque lo stadio più definitivo del nostro più definitivo declino. Nuvole di polvere di zucchero, capisca chi può. Siamo tornati adesso dalla Francia. Da un lato è durata troppo, dall'altro è passata troppo alla svelta. Quante vite, quante primavere, esclamo, ci saranno ancora. Quante volte vedremo ancora in primavera i neri rami lucenti del ciliegio e dentro lucherini allodo le zigoli fringuelli. Per quanto ancora gli anni si lasceranno prolungare gli anelli degli anni e sempre oltre e anno dopo anno vedo lontano adesso, così lontano. Sono come la luna e sono eletta, un uccello che si posa al margine e aspetta. E non so mai se me che si intende o solo la mia ombra, l'amato giorno. Und zum Abschluss jetzt ein Gedicht, das in den Tagen vor meiner Abreise hierher entstanden ist. Die Herren des Frühlings, so tönt es mir ans Ohr, die Herren des Frühlings und ein Meer zwischen kleinen Wellen, so steht es mir vor dem Auge am Morgen, ein Meer zwischen kleinen Wellen. Sie startete rosa, so träumte mir im zweiten Schlaf dieser Frühe und habe nicht gesagt, mein Tisch, wo es kalt ist und der Honigkuss in den warmen Nacken, nämlich der Honigbiss und so weiter. Wir sitzen, wir leben in einem zerknüllten Haus. Ach, es regnet so schön, düster die Erde, von Stürmen zerfetzt im frühen November. Ich buchstabiere meine Lebenstage, der Rhythmus desolat, aber mit Andacht gesetzt. Ein Hinunterpastell, ein unentrinnbares Glück oder Unglück. Die Schlacht am Isonzo, fiel es mir ein, als die Gruppe italienischer Touristen hereinströmte ins Lokal. Die Schlacht am Isonzo und schnäbelten am Nebentisch. während die japanischen Mädchen die japanischen Vogelstimmen zwitscherten in den Lüften des Raums. Das Pusten der Wiese, sage ich, jage ins Freie in meiner Vorstellung, sitze aber und schaue dem Regen zu. Ich jage ins Freie, in meinen Armen das Gezweig eines Pflaumenbaumes in voller Blüte und altes Fliedergesträuch, und ich döse dahin wie die jungen Lämmer des Waldes, jetzt Anfang November, an den Halbstrümpfen die fallen gelassenen Maschen, dass eine Zeile entsteht wie Cerberus Zeile im Kopfhaar, nicht wahr? Vor mir die pastellfarben bestäubten Wimpern der Elisabeth von Samsonow wie Schmetterlingsflor. Ach, wie heute so ein glücklicher Tag ist, und huste betäubt in die Kindheit, sage ich, ins Luftmagazin und so weiter. Und Hand in Hand mit diesem edlen Blut und edlen Blutes an meiner Seite, und tatsächlich, während ich blickte aus dem Abteilfenster des Zuges, begannen die vereinzelten Bäume des Waldes herabzutrudeln, die Wiese herab auf mich zu und mit den Steinen zu gehen wie Shakespeare.